Um reinzukommen, habe ich einen der Schlägertypen am Tor bestochen. Es ist schrecklich hier. Rechts von mir liegt eine tote Frau auf der Straße. Alle gehen einfach an ihr vorbei, als ob sie gar nicht da wäre. Aber ich habe überall diese hingesprühte Parole gesehen. Atlas lebt. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber irgendetwas sagt mir, dass es den Leuten wichtig ist. Wir haben heute außerhalb des Zauns einen Überfall durchgeführt. Wir haben einen Big Daddy ausgeschaltet und 31 Schrotpatronen, 4 Splitterhandgranaten, eine Schrotflinte und 34 Adam abgestaubt. Wir haben dabei McGee, Epstein und Valette verloren. Aber wir haben einen dieser verfluchten Big Daddies erwischt. Sie mussten dem kleinen Mädchen schreckliche Dinge antun, um an das Adam zu kommen. Aber wir haben nicht damit angefangen. Das war Ryan. Ich freue mich schon darauf, es Atlas zu erzählen. Er wird begeistert sein. Ich war so wütend, als ich hier angekommen bin, aber... Mein Gott, ich hatte ja keine Ahnung. Hier sind überall Bewaffnete. Ich habe eine Frau gesehen, die fliehen wollte und über den Zaun geklettert ist. Einer von Ryans Wachleuten hat nur auf sie gezeigt und sie ist in Flammen aufgegangen. Einfach so. Was geht hier vor sich? Die Leute haben gelernt, mir zu vertrauen. Mir, Ryans Geliebter. Nein, sie haben mich nicht verstoßen. Sie haben mich schließlich sogar zu Atlas gebracht. Ohne ihn würden die Menschen vom Apollo Square aufgeben. Ich habe ihn gefragt, ob er einen Aufstand gegen Ryan anführen würde. Aber er hat nur geseufzt und gesagt, er sei kein Befreier. Befreier würde es gar nicht geben. Und die Menschen würden sich schon selbst befreien. Ich habe immer geglaubt, Andrew Ryan sei ein großartiger Mensch. Wie dumm ich doch war. Wenn man schon bescheißt, dann sollte man richtig bescheißen. Atlas war der größte Schwindel aller Zeiten. Ryan wollte Frank Fontaines Kopf. Ich habe ihm seinen Wunsch erfüllt. Dank Atlas hatte ich ein neues Gesicht, eine weiße Weste und eine saubere Akte. Jetzt ist es an der Zeit, Rapture zurückzuerobern und... Er wird begeistert sein. Oh, Mrs. McClintock, was machen Sie denn hier? Lassen Sie mich das schnell abstellen. Diese armen Trottel. Sie kommen nach Rapture und denken, sie würden hier unten wer weiß was werden. Dabei vergessen sie alle, dass auch jemand die Klos putzen muss. Wie leicht ich es mit ihnen habe. Ich gebe ihnen eine Bleibe und einen Teller Suppe und sie geben mir dafür ihr Leben. Wozu brauche ich eine Armee, wenn ich doch Fontaines Armenhäuser habe? Papa Suchang! Papa Suchang! Papa Suchang! Papa Suchang! Papa Suchang! Als das mit der Künstlerin fertig war, ließ ich sie so, wie sie war, im Badezimmer zurück. Ich sah die halbfertig gestrickte Decke neben ihrem Bett. Sie war sehr schön. Schwarz und rot. Wirklich schön. Also habe ich sie mitgenommen, sodass sie jemand zu Ende stricken kann. Sodass sie irgendjemandem von Nutzen sein kann. Ich hielt es für falsch, dieses Ding dort liegen zu lassen. So ganz allein. Wir haben all die Jahre geglaubt, dass wir Fortschritte machen. Scannerboxen, Elektroschocks... Was für eine Zeitverschwendung. Bevor es Adam gab, konnte man ein Kind nicht besser abrichten als eine Boa Constrictor. Heute bekommt Su Shong von Fontaine eine Lebensgeschichte geliefert, die in das Gehirn des Kindes eingespeichert wird. Das Kind ist kein Mensch, sondern eine Jukebox, die das spielt, was Fontaine gerade hören will. Das ist ja ein richtiges kleines Monster, das Fontaine da ausgegraben hat. Wenn sie spricht, was so gut wie nie vorkommt, tut sie das mit einem schweren, ätzenden Akzent. Ihre Haare sind verdreckt und den senfbeschmierten Pullover trägt sie anscheinend jeden Tag. Aber eins muss sie Frank lassen. Diese Osteuropäerin, diese Tannenbaum, ist wie ein ungeschliffener Diamant. Keine Ausbildung, keine Erfahrung. Aber wenn man sie vor eine Gensequenz setzt, kann sie damit umgehen wie Mozart mit dem Cembalo. Fontaine ist in Rapture sozusagen zum schwarzen Mann geworden. Seine Macht beruht auf einem Mythos. Aber hinter seiner Hokuspokus-Fassade steckt ein ganz gewöhnlicher Betrüger. Und wie alle Betrüger hat er Angst, dass sich am Ende der Spieß umdrehen könnte. Deswegen ließ er Charge Nummer 192 entwickeln. Das Gegenmittel zum Mental Control Plasmid. Fontaine hat gesagt, dass ich niemandem davon erzählen soll. Nicht mal Tenenbaum. Und Su Chong wird sich wohl daran halten. Klinischer Versuch, Protector System Plasmid, Charge Nummer 255, Dr. Su Chong, Kunde Ryan Industries. Ein sehr frustrierender Tag. Ich kriege die verdammten Big Daddies einfach nicht auf diese kleinen Gören geprägt. Die Beschützerhaltung baut sich einfach nicht auf. Papa Suchang! Ja, hau ab! Vielleicht, wenn ich dieses genetische... Papa Suchang! Ja, weg da! Papa Suchang! Papa Suchang! Papa Suchang! Papa Suchang! Hau ab, du dreckiges kleines Miststück! Ist das dein Welpe? Er ist sehr hübsch. Danke, Papa Suchang. Brich ihm das Genick. Was? Brich dem süßen Welpen das Genick. Nein, bitte. Brich dem Welpen das Genick. Wärst du so freundlich? Nein. Nein. Sehr schön. Brich ihm das Genick. Brich dem süßen Welpen das Genick. Brich dem Welpen das Genick. Wärst du so freundlich? Sehr schön. Sieht so aus, als ob es zwischen Fontaine und seiner deutschen Bohnenstange ordentlich gescheppert hätte. Warum ein Kerl wie Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kuchen picken könnte, das verstehe wer will. Er hat den Zugangscode seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht will er sicherstellen, dass die Bohnenstange nicht nochmal in seinem Gemüsebeet aufkreuzt. Achtung! Splicer haben ihre Identifikationsarmbänder stets sichtbar zu tragen. Denken Sie daran! Rassentrennung sorgt für Sicherheit. Achtung! Jede öffentliche Versammlung von mehr als 4 Personen wird als strafbare Handlung betrachtet. Achtung! Ab Donnerstag gilt eine erneute Ausgangssperre. Bürger, die dagegen verstoßen, werden an den Apollo Square umgesiedelt. Das Little Sisters Heim. Schenken Sie Ihrer Kleinen in schweren Zeiten ein sorgloses Leben. Unterbringung und Unterricht sind gratis. Kinder sind schließlich Raptures Zukunft. Wann wirst du endlich lernen, Anweisungen zu befolgen? Ich komme jetzt runter, kleine Motte. Ich komme runter und lehre dich tanzen. Ich kann deinen Flügelschlag in meinem Zuhause hören. Flatter, flatter, flatter. Komm ins Licht, kleine Motte. Komm her. Wie ich sehe, probierst du immer noch deine Flügel aus, kleine Motte. Bleib da und genieß die Show, wenn du willst. Aber bring sie mir ja nicht aus dem Rhythmus. Es hat Ryan wahnsinnig gemacht, als ich anfing, die Wohltätigkeitsmasche abzuziehen. Fontaines Armenhäuser. Ich mich versah, hieß ich Atlas und war Oberbefehlshaber einer ganzen Armee. Ryan und sein geliebtes Rapture. Man muss keine Stadt bauen, damit die Leute einen anbeten. Es reicht schon, die Dummköpfe glauben zu lassen, sie wären etwas wert. Ich werde diesen Ort vermissen. Rapture war für Typen wie mich das reinste Paradies. Typen, die dachten, sie wüssten alles. Frauen, die dachten, sie hätten bereits alles gesehen. Schlaue Opfer waren mir schon immer lieber als dumme. Glaubst du wärst so eine Art Held? Ich hab dich bei Su Chong bestellt wie ein Abendessen. Ein wenig hiervon, ein wenig davon. Wohin willst du zurückkehren? Zu deiner Familie, die es gar nicht gibt? Zu deinen eingebildeten Träumen? Glaub mir, Du wirst dich noch freuen, wenn dich endlich jemand von deinen Qualen erlöst. Mir gefällt es genauso wenig wie dir, Kleiner. Aber du musst meinen Standpunkt verstehen. Ich bin seit 12 Jahren hier unten. Ich habe viel investiert. Ich kann jetzt nicht einfach alles hinschmeißen. Ich hasse es, meine Hand gegen dich zu erheben. Aber Geschäft ist Geschäft. Lass dich davon nicht runterziehen. Das hilft auch keinem mehr, wenn der ganze Laden hier nur noch Futter für die Fische ist. Ich sehe dich wirklich ungern so, Kleiner. Mensch, ich war bei deiner Geburt dabei, Teufel nochmal. Hattest du schon mal einen Hund, den du einschläfern lassen musstest? Das bricht einem das Herz. Hoppla, das sieht aber nicht gut für dich aus. Du hast fast keinen Stoff mehr. Das tut mir leid. Aber ich kann dich ja nicht mit einem vollen Tank hier rumlaufen lassen. Falls es dich tröstet, bei jemandem, den ich nicht als Gefahr ansehe, würde ich mir nicht die Mühe machen, ihn umzulegen. Ryans Fleisch und Blut. Warum ich mir diese Mühe gemacht habe? Normalerweise hätte dich der erste Security-Roboter in 2 Teile zerlegt. Aber Ryan war schlauer. Er hat dafür gesorgt, dass sein Sicherheitssystem seine genetische Struktur erkennt. Du hast die Hälfte seiner Gene. Das macht dich zwar nicht immun, aber es reicht, um diese Blechdosen zu verarschen. Adam ist der absolute Bringer, Kleiner. Keine Betrügereien, keine Abzocke mehr. Gegen eine Firma mit dem Monopol auf Adam ist ein Erdölkonzern eine Pommesbude. Du musst nur noch die Leichen begraben. Und wenn die zufällig in 9 Kilometer Tiefe auf dem Grund des Atlantiks liegen, hast du einen ganz schönen Vorsprung. Das war's, Kleiner. Du bist erledigt. Meine neuen Freunde werden dich bald erwischen. Ach, Kleiner, ich hoffe für dich, es geht schnell. Jetzt steckst du also mit Tennenbaum unter einer Decke, was, Kleiner? Ach, diese liebende Gänsemutter. Okay, wir hatten unseren Spaß, Kleiner. Aber jetzt, wärst du so freundlich, dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen? Ich hab gesagt, wärst du so freundlich, dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen? Sieht ganz so aus, als hätte die Gänsemutter an deiner Birne rumgeschraubt. Kein Problem, wenn du nicht mehr nach meiner alten Pfeife tanzt. Ich hab noch was Neues auf Lager. Code Yellow. Mit diesem Kommando habe ich dein Gehirn gerade angewiesen, deinem Herz zu befehlen, mit dem Schlagen aufzuhören. Natürlich nicht sofort. Das Herz ist ein dickköpfiger Muskel, aber irgendwann gehorcht es doch. Nicht so schnell, Kleiner. Ich habe immer noch genügend Macht über dein Gehirn, um dich mir vom Leib zu halten. Du hast den Bann gebrochen! Aber all dein Geld auf die Gänsemutter zu setzen, ist ja nicht so, dass du noch nie auf die Nase gefallen wärst. Du weißt, was ich meine. Geh zum Point Prometheus. Wir regeln das wie Männer. Du, ich, ein U-Boot und mehr Adam, als du dir vorstellen kannst. Für was hältst du mich? Für einen minder bemittelten Idioten? Wir haben den Stall der Gänsemutter sofort durchsucht, als sie auf die Idee kam, ein Gewissen zu entwickeln. Hier wirst du nichts finden, Kleiner. Außer vielleicht ihre Erinnerungen. Und glaub mir, die willst du gar nicht kennen. Diese Tennenbaum ist nicht das, wofür du sie hältst. Eine barmherzige Samariterin, oder wie? Pustekuchen, das merkst du noch früh genug. Ich habe wirklich schon viel erlebt. Aber wenn man den Zweiten Weltkrieg und Rapture ohne einen einzigen Kratzer überlebt, dann muss man mehr als nur Schutzengel haben. Jawohl, das Präparat wirkt. Die Auswirkungen der mentalen Manipulation sind verschwunden. Es gibt aber sicher Nebenwirkungen. Such den nächsten Plasmidautomaten, dann können wir die Schäden analysieren. Warte mal, einen Augenblick. Da ist schon wieder dieses Mittel. Das haben wir doch in Fontaines Wohnung gesehen. In Souchons Labor finden wir es sicher auch. Dein Geist besteht aus vielen Schlüsseln und Schlössern. Fontaine hat die meisten dieser Schlüssel, aber nicht alle. Ich habe deinen Körper entworfen, aber Souchon hat deinen Geist erschaffen und Fontaine gelehrt, dich zu steuern. Wenn wir Glück haben, finden wir ihn in seiner Wohnung in den Mercury Suites. Vielleicht finden wir dort auch Teile von dir, die er nicht erreichen kann. Dein Geist besteht aus vielen Schlüsseln und Schlössern. Fontaine hat die meisten dieser Schlüssel, aber nicht alle. Souchon hat deinen Geist erschaffen und Fontaine gelehrt, dich zu steuern. Vielleicht findest du Antworten auf deine Fragen in Souchons Wohnung in den Mercury Suites. Wenn du Fontaines Kontrolle entronnen bist, wirst du Rache nehmen können. Und meine Kleinen werden seine schmutzigen Machenschaften nicht mehr zu fürchten haben. Willkommen zu Hause, mein Kind. Willkommen am Ort deiner Geburt. Ach, bist du groß geworden. Aber du warst ja schon immer groß, sogar als Baby. Und was für ein Temperament du hattest. Das hast du bestimmt immer noch, oder? Natürlich bist du wütend auf Fontaine. Auf mich wärst du sicher auch wütend. Ich war eine echte Rabenmutter. Und du, so viele Unschuldige müssen leiden. Ihr Blut klebt an deinen Händen. Auch ich trage diese Schuld. Aber daran dürfen wir jetzt nicht denken. Wir müssen zusammenarbeiten. Aber du bist nicht wütend. Es heißt doch, wenn man ein Leben rettet, rettet man die ganze Welt. Ich stelle den Kindern hier ein Obdach zur Verfügung. Aber du bist ihr wahrer Retter. Trotzdem gibt es noch immer viel zu tun. Ich habe an dir gearbeitet, während du schliefst. Ich konnte die mentalen Manipulationen, die Fontaine bei dir vorgenommen hat, zum Teil auflösen. Er hat keine vollständige Kontrolle mehr über dich. Trotzdem wird er wahrscheinlich noch in der Lage sein, unangenehme Dinge mit dir anzustellen. Du hast viele Sünden begangen. Aber vielleicht kannst auch du Erlösung finden. Du hast viele meiner Kleinen gerettet. Ich stehe in deiner Schuld. In dem Zustand, in den Fontaine dich versetzt hat, ist es zu gefährlich, deine Plasmide zu modifizieren. Du musst mit dem zurechtkommen, was du hast. Gut, folge nun der Spur in den Mercury Suites. Dort finden wir sicherlich mehr von der Charge 192. Ich wusste doch, dass da etwas faul ist. Immer diese Geheimniskrämerei von Souchon. Er hat die Charge Nummer 192 bestimmt in seinem Labor beim Apollo Square. Ich habe ihm einmal heimlich eine Probe davon gestohlen und sie in meine Wohnung im zweiten Stock gebracht. Ich wusste nie, für was es bestimmt war. Aber ich dachte mir, wenn dieser Bastard etwas hinter meinem Rücken treibt, muss ich das im Auge behalten. Immer diese Geheimniskrämerei von Souchon. Er hat die Charge Nummer 192 bestimmt in seinem Labor beim Apollo Square. Ich habe einmal heimlich eine Probe davon gestohlen und sie in meine Wohnung im zweiten Stock gebracht. Aber diese Affen haben sie dann nach oben in Fontaines Penthouse gebracht. Ich wusste nie, wozu Charge Nummer 192 da ist. Aber wenn Souchon irgendwas Geheimes macht, behalte ich das im Auge. Sehr gut. Jetzt kannst du die Genbank wieder benutzen. Es ist an der Zeit, wie sagt man, es diesem Hurensohn heimzuzahlen. Schau dir mein Zuhause an. Verwüstet von Fontaine und seinen Schweinen. Warum? Keine Ahnung. Aber ich bin mir sicher, dass wir die Antwort in Souchons Wohnung finden. Es ist schwer zu glauben, aber alles hier war einmal so wunderschön. Schau dir mein Zuhause an, verwüstet von Fontaine und seinen Schweinen. Die Proben von Charge Nummer 192 haben sie garantiert in sein Penthouse gebracht. Der Eingang ist in der Lobby, aber er ist immer abgesperrt. Es ist schwer zu glauben, aber früher einmal war hier alles so wunderschön. Du bist jetzt frei. Souchons Drogen sollten keinen Einfluss mehr auf dich haben. Nimm die Tauchkugel zum Point Prometheus. Es wird Zeit, dass diese Angelegenheit ein Ende findet. Die Charge Nummer 192 hat deine gesamte Plasmidstruktur neu geordnet. Ich hätte wissen sollen, dass du eine größere Dosis brauchst. Du musst dir noch eine weitere Dosis verabreichen, um die Auswirkungen vollständig zu neutralisieren. Gut. Such jetzt zu Chance Labor in den Artemis Suites. Dort findest du ohne Zweifel mehr von der Charge Nummer 192. Sieh sich einer dieses Loch an. Nichts übrig, aber auch gar nichts. Mama Tenenbaum hat gesagt, er hilft uns. Es gibt ein Land namens Lillipoppy. Und da lebt der kleine Lillipop. Ich gehe dorthin mit Mr. Bubbles. Und wir stellen alles auf den Kopf. Und finden wir dort keine Kälbchen und sehen wir dort kein fettes Schwein, dann lutschen wir einen Dauerlutscher. Und dann gehen wir wieder heim. Wer ist das? Das gehört mir. Mama Tenenbaum sagt, wir sollen ihm aus dem Weg gehen. Er ist gemein. Er ist derjenige, der uns wehtut. Er ist gemein. Hey, ich mag ihn. Da ist er. Der wird uns alle retten. Ich mag ihn. Er hat mich gerettet. Er ist hier, um uns zu helfen. Eindringling! Parasit! Verschwinde aus meinem Haus! Ihr nehmt sie mir nicht weg! Ihr kriegt meine Kleine nicht! Du glaubst, Ryan würde sich um dich kümmern, wenn du am Boden liegst? Falsch! Fontaine! Fontaine ist der Mann, der dir beisteht! Zeit für was Leckeres, Jungs! Dein Geist besteht aus vielen Schlüsseln und Schlössern. Fontaine hat die meisten dieser Schlüssel, aber nicht alle. Souchong hat deinen Geist erschaffen und Fontaine gelehrt, dich zu steuern. Vielleicht findest du Antworten auf deine Fragen in Souchongs Wohnung in den Mercury Suites. Wenn du Fontaines Kontrolle entronnen bist, wirst du Rache nehmen können. Und meine Kleinen werden seine schmutzigen Machenschaften nicht mehr zu fürchten haben. Dein Geist besteht aus vielen Schlüsseln und Schlössern. Fontaine hat die meisten dieser Schlüssel, aber nicht alle. Souchong hat deinen Geist erschaffen und Fontaine gelehrt, dich zu steuern. Vielleicht findest du Antworten auf deine Fragen in Souchongs Wohnung in den Mercury Suites. Willkommen zu Hause, mein Kind. Willkommen in der Stadt deiner Geburt. Du bist wütend auf Fontaine, stimmt's? Weil du die Wahrheit kennst. Du bist sein Werkzeug. Nur hier, um ihn zu retten. So viele Unschuldige. Ihr Blut klebt an deinen Händen. Auch ich trage diese Schuld. Wie sollen wir unsere Sünden jemals wieder gut machen? Aber daran dürfen wir jetzt nicht denken. Es wartet Arbeit auf uns. Es heißt doch, wenn man ein Leben rettet, rettet man die ganze Welt. Ich stelle den Kindern hier ein Obdach zur Verfügung. Aber du bist ihr wahrer Retter. Genügt dir das? Oder wirst du es auf dich nehmen, sie aus dieser grässlichen Stadt zu befreien? Während du geschlafen hast, konnte ich die mentalen Manipulationen, die Fontaine bei dir vorgenommen hat, zum Teil auflösen. Er hat keine vollständige Kontrolle mehr über dich. Trotzdem kann er dir wahrscheinlich noch sehr unangenehm werden. Souchong, du Dreckschwein! Sieh dir an, was du mit mir gemacht hast!